Augenkrankheiten. Wer Probleme mit den Augen bzw. mit dem Sehen hat, sollte als erstes seine Brille bzw. Kontaktlinsen für einen Tag ablegen und die dadurch geschaffene ehrliche Lebenssituation bewusst erleben. Fertigen Sie nach diesem Tag ein Protokoll an, in dem Sie sich Rechenschaft ablegen über die Art, wie Sie die Welt sahen und erlebten, was Sie tun und was Sie nicht tun konnten, woran Sie gehindert waren, wie Sie mit der Umwelt zurechtkamen und so weiter. Ein solches Protokoll sollte genug Stoff liefern, um Ihre Art, die Welt und sich zu sehen, besser kennenzulernen. Grundsätzlich sollte man auch noch folgenden Fragen nachgehen. Was will ich nicht sehen? Verbaut meine Subjektivität meine Selbsterkenntnis? Versäume ich im Geschehen, mich selbst zu erkennen? Benutze ich das Sehen zu größerer Einsicht? Habe ich Angst davor, die Dinge in ihrer Schärfe zu sehen? Kann ich es überhaupt ertragen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind? Von welchem Bereich meines So-Seins schaue ich gerne weg?